Volk beglückt. Mach doch wenig mein Volk beglückt. Der Gott, dem sich mein Leben weiht. Macht auf ewig mein Volk beglückt. Deine Hand ich fasse, stolz und hoch beglückt, zum Tempel dich zu führen.